sich bestimmt. Und so viel hat auf der Seele dämpft den Schmerz. Und so viel Schmerz verdunkelt jedes Herz. Auge weint, Herz entschwellt. Yeah.